Christus. Angeklagt. In Verführung. Magistrat von Jensen. Schwörung über die Staatsgewalt. Besondere Kennzeichen. Narben an Händen und Füßen. Angeblicher Beruf. Arbeiter. Nationalität. Unbekannt. Decknamen. Menschensohn. Friedensbringer. Licht der Welt. Erlöser. Der Gesuchte ist ohne festen Wohnsitz. Er hat keine reichen Freunde und hält sich meist in ärmlichen Wohngegenden auf. Seine Umgebung sind Gotteslästerer, Staatenlose, Zigeuner, Prostituierte, Waisenkinder, Kriminelle, Revolutionäre, Asoziale, Arbeitslose, Obdachlose, Verurteilte, Gefangene, Gejagte, Misshandelte, Zornige, Kriegsverweigerer, Verzweifelte, schreiende Mütter in Vietnam, Hippies, Gammler, Fixer, Ausgestoßene, zum Tod verurteilte.